glaube, dass es vernünftig ist, pünktlich zu beginnen, auch in der Hoffnung, dann gegen 17.30 Uhr enden zu können, sodass Sie noch einen angenehmen Spätnachmittag in Trient haben. Herr Kollege Ara hat heute Morgen freundlicherweise auf Deutsch den ganzen Vormittag moderiert. E mi fu poi suggerito da parte molto autorevole in questo istituto di cercare di moderare il pomeriggio in italiano affinché almeno nei due coordinatori sia presente il carattere binazionale e che si parli un po' di italiano in questo istituto trentino. Facciamo un po' italiano, un po' tedesco. Sapete che la relazione che sentiremo è quella del collega Heidenreich dell'Università di Erlangen, politische Dimensionen im literarischen Italienbild, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. E lui ha molto gentilmente preparato un riassunto di cui cerco di fare una brevissima traduzione italiana. Le vedute dei tedeschi sull'Italia, la presentazione dell'Italia fatta dai poeti e scrittori tedeschi e la scelta degli argomenti italiani da loro effettuata furono determinate nell'Ottocento da due sviluppi decisivi. Uno era la riscoperta del Rinascimento italiano fatto da Jacob Burckhardt. Il secondo era la formazione di uno Stato nazionale libero e indipendente tramite il Risorgimento. Questo brano Heidenreich l'ha tolto dalla prefazione che Petra e Manfred Hart hanno fatto alla loro antologia Ciao Bellezza, uscita poco fa a Monaco. Questa affermazione, dice Heidenreich, è in linea di massima giusta ed accettabile, soprattutto per la seconda metà dell'Ottocento. La ricerca delle rispettive fonti dei testi dimostra però che l'Italia continuava ad interessare, ad attrarre gli interessi dei stranieri piuttosto come paese di arte che come paese in cui si sviluppava e consolidava una nuova coscienza storico-politica, nonostante le sfide che da questo processo si rivolgevano contro la dinastia asburgica e nonostante i parallelismi nei sviluppi politici in Germania. Da ciò si spiega che i grandi personaggi dell'epoca politica, come Garibaldi e Mazzini e Cavour, oppure Pio IX, appaiano presso gli scrittori piuttosto degli appunti personali, ma non nelle grandi specie delle loro opere. Però nell'ambito di quelli che sono i minori o che sono ritenuti tali, Heidenreich crede di poter trovare non poche riscoperte interessanti oppure anche divertenti. Si tratta di autori ed autrici che ebbero una diritta e lunga esperienza italiana maturata in lunghi soggiorni italiani. I loro giudizi comunque sullo Stato nazionale, sulla fine del potere temporale dei papi, su quelli che agivano e su quelli che soffrivano le svolte di allora, riflettono comunque molto spesso fattori nazionali, regionali, convinzioni politiche, confessionali, carriere di mestiere o private. C'è una grande differenza di quello che, come Grillparzer, ne abbiamo parlato stamattina, giudica l'Italia come austriaco liberale oppure conservatore, oppure come prussiano o tedesco come Grigorovius, eccetera. Si tratta poi anche, come sempre, delle vedute diverse, cattoliche, protestanti, atee, eccetera. Il tentativo di una grande sintesi dimostra chiaramente che la storia della ricezione dell'Italia nella cultura tedesca è ancora da scrivere. Potrebbe terminare in una Würdigung, manca la parola, di quel scrittore con le vedute europee di cui Heidenreich ha già parlato, Karl Hillebrand. E con questo passo la parola a quello che ha fatto questo bellissimo riassunto. Grazie. Ich darf vielleicht auch zur fachlichen Zuständigkeit voraussetzen, ich spreche zu Ihnen weder als Historiker noch als Germanist, sondern nur als einer, der Italien liebt. Und aus diesem Grunde mit Dank die Einladung zu diesem schönen Kongress angenommen hat. Bitte hören Sie sich an, was ich zum Thema gefunden habe, und sagen Sie mir dann anschließend in der Diskussion, vor allem die Germanisten im Raume, was noch fehlt. Vielleicht können wir mit der... Bitte? Ja, da ist er. Etwas lauter. Etwas lauter. Ja. Si capisce là in fondo? Male? Ich versuche mal lauter und langsamer zu sprechen. Und zu beginnen mit einem Zitat, dessen Autor Sie nach allem, was wir heute früh hier vernommen haben, wiedererkennen werden. Der Schreiber macht sich Gedanken über die geografisch bedingte politische Bedrängnis des Kirchenstaates. Daher sein Plädoyer für eine Lösung von jeder unmittelbaren Nachbarschaft, für die Verlegung des Kirchenstaates auf eine Insel, Zitat, die durch ihre Lage mit niemand und mit jedermann in Berührung kommt. Und dann der pragmatische Vorschlag, Zitat, man räume dem Könige von Neapel den Kirchenstaat ein und gebe dem Papst die Insel Sizilien in voller Souveränität. Da aber die Erinnerungen des Katholizismus wesentlich an der ewigen Weltstadt haften, so hätte das Trastevere mit der Peterskirche und dem Vatikan als ausgeschiedene Domäne dem römischen Hofe zu verbleiben, und zwar so, dass wenn von Zeit zu Zeit der Papst selbst oder bei vorher festzusetzenden Gelegenheiten durch einen Stellvertreter die großen kirchlichen Zeremonien der katholischen Kirche in Rom abhält, das Trastevere in das Verhältnis einer vollkommenen Unabhängigkeit von der neapolitanischen Regierung tritt. Der Weg von Sizilien nach Rom auf einem guten Dampfschiffe ist weder weit noch beschwerlich, und der Papst macht ja jährlich Reisen und hält Villeggiaturen. Zitat Ende. Es folgen Einzelpostulate wie die Trennung von Staats- und Kirchenämtern, Zitat. Bei einer solchen Scheidung der Obliegenheiten würde vor allem der Katholizismus selbst gewinnen. Das Zwitterwesen eines römischen Monsignore hörte auf, und man brauchte nicht abgefeimte Staatsmänner dahin zu stellen, wo Seelenhirten erforderlich sind. Der Vorschlag, heißt es am Schluss, der Vorschlag mag abenteuerlich scheinen und ist es auch. Aber das Abenteuerliche ist immer noch besser als das Unmögliche. Dass aber ein Fortbestehen des Kirchenstaates in den gegenwärtigen Verhältnissen unter die Unmöglichkeiten gehört, leuchtet jedermann ein. So, Sie werden es ahnen, Franz Grillparzer im Juni 1846, anlässlich der Sedisvakanz nach dem Tode von Gregor dem 16., der auch bei anderen Dichtern, etwa Giuseppe Gioacchino Belli, nicht hoch im Kurs gestanden hatte. In meiner Sammlung von bisher 3 Dutzend literarischen Papstutopien, Papstprojektionen, scheint mir die hier skizzierte besonders charmant. Der Heilige Stuhl in Palermo. Welch ein Reservoir von Themen und Motivationen für den Autor von Dalle Parti degli Infedeli von Morte dell'Inquisitore, von A ciascuno il suo. Aber darum kann und soll es ja in unserem Zusammenhang nicht gehen. Vielmehr um die Skizzierung von Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtungen politischer Dimensionen im literarischen Italienbild, gerade in der zweiten Hälfte des Ottocento. Hierzu einige Punkte. Wer Risorgimento sagt, sollte auch Questione di Roma sagen, und zwar auch aus literarischen Gründen. Beziehungsweise analog zu dem vom Romantiker Larra vorgeprägten und vom Figueiredo, Machado und anderen konsolidierten Begriff der Dos Españas, könnte man mutatis mutandis auch literarhistorisch sprechen von zwei Italien, beziehungsweise von zwei weltanschaulich bedingten Formen des politischen Traditionalismus und Reformismus in Italien selbst und außerhalb. Grillparzer, der widerspenstige K&K-Untertan, ist, wie wir sehen werden, nur einer von mehreren, die sich Gedanken machen über die Zukunft des Kirchenstaates, über die Frage, wohin mit dem Papst. Wenige Monate später wird er zu den vielen gehören, die im leider nur kurzlebigen Perestroika-Verhalten von Pius IX. Weitreichende Problemlösungen erhoffen. Zitat: Der neue Papst ist entweder ein sehr rechtschaffener, ja geistreicher, aber etwas unvorsichtiger Mann, oder er ist schlauer, als man denkt. Wie, wenn er eingesehen hätte, dass das Papsttum in seiner bisherigen Fassung eine Unmöglichkeit geworden, dass die Zeit der Wunder und Zaubereien für immer vorbei ist? Wie, wenn er ein menschlicherer Hildebrand wäre, der die päpstliche Gewalt zu einer Zuflucht der Völker gegen den Druck und die Anmaßung der Regierungen machen wollte? Die in Deutschland auftauchenden Ideen von Einheit kämen auf die natürlichste Art entgegen. Die unmittelbarste Wirkung käme auf Italien, das als ein Fürsten- und Völkerbund unter der Suprematie des Papstes innere Konsistenz gewänne. Zitat Ende. Bekanntlich hatte selbst Mazzini in Pius IX. Zunächst den potenziellen Anführer im Kampf um Italiens Einheit begrüßt. Und vom fernen Montevideo stellten sich Garibaldi und seine Legionäre brieflich jenen zur Verfügung, che si bene serve alla Chiesa e alla Patria, wie Garibaldi in seinem Brief sagte. 1987 veröffentlichte Franca Biliardi Carpi einen leider langweiligen, 286 Seiten starken oder schwachen Roman unter dem Titel San Giuseppe Garibaldi, in dem sie schilderte, was geschehen wäre, wenn, oder besser, was geschah, als der Condottiero als Nizza für den Papa Re focht, unter anderem gegen das Heer der Piemontesen. Das ist dieser Roman hier. Vielleicht haben Sie ihn schon. Possiamo far circolare soprattutto un'opera che ci spiega tutta un'altra storia. Sì. Purtroppo è un'occasione mancata per scritto, non è scritto bene. Dopo 50 pagine si comincia a annoiarsi. Ma è un tentativo, bisognerebbe riscriverlo. Sì. Relevant für uns ist in Grillparzers Eintragung die Tatsache, dass Pius IX. Scheinbare Disposition für die genannten patriotischen Ziele offenbar auch nördlich der Alpen gesehen wurde. Und relevant ist die von Grillparzer gesehene Parallelität der Einheitsbestrebungen in Deutschland und in Italien. Dies führt uns zu einem weiteren Punkt, einer Skizze der Möglichkeiten und Grenzen der Themenbehandlungen. Die genannte Parallelität der Einheitsbestrebungen, die in der hohen Politik zu preußisch-italienischen Bündnissen und Kriegen gegen Habsburg führten, trug zu einem erhöhten Italieninteresse der Literaten im deutschsprachigen Raum kaum bei. Bei der Journalistik und bei den Historikern ist es was anderes. Die Literaten sind da zurückhaltender. Wohlgemeint der Literaten. Viktor Hehn Viktor Hehn hatte 1867 unter dem Eindruck der genannten Bündnispolitik sein Italienbuch veröffentlicht, das dann aus welchen Gründen auch immer bis 1909 in 9 weiteren Auflagen erschien, wobei vor allem wichtig ist, das Kapitel Pro Populo Italiano ist, Italico ist, in dem er um eine Umwertung oder Aktualisierung des Wertungsprinzipien Italiens plädiert, mit Recht. Die literarischen Umsetzungen des Risorgimento und der Entstehung einer neuen Nation auf Kosten der Weltmacht Österreich und auf Kosten immerhin auch der weltlichen Macht der Kirche hielten sich quantitativ und vor allem qualitativ merkwürdig in Grenzen. Als Exempel sei ein letztes Mal Grillparzer bemüht. 1864 apostrophiert er den Kaiser Maximilian von Mexiko mit folgendem Epigramm: Du gehst als ein Ecce Homo, gekrönt doch mit Dornen nur. Zwar gelingt's auch einem Galantuomo, findet er erst einen Grafen Cavour. Dahinter steckt die Unterstellung, die aber zutraf, dass Maximilian eben keinen Cavour hatte und deswegen drauf und dran war, zu scheitern. Dies bereits 1864. Weitere Erläuterungen und Anspielungen sind hier nicht nötig. Sieht man ab von weiteren 4 Verschen von 1846, die als eigentlichen Heiland Italiens nicht Cavour, sondern den seligen Orsini preist, ist das so ziemlich alles, samt dem, was Herr Kollege Wandruschka uns heute früh skizziert hat. Alles, was der große Dramatiker, der kurz darauf übrigens von Kaiser Max aus heiterem Himmel den Guadalupe-Orden verpasst kriegte, zu den Zeitereignissen im Süden hat sagen wollen bzw. können. Maximilians Schicksalsschiff war bekanntlich die Fregatte Novara. Auf Namen und Schiff entstanden 1858 oder früher folgende Verse unter dem Titel Novara: Ein Feldzug von 3 Tagen, den Feind aufs Haupt geschlagen, den Lorbeer abgepflückt, die Sarden ganz vertrieben, die Meldung kurz geschrieben und schnell nach Wien geschickt. So war's an jenem Tage, und trotz der kritischen Lage ging alles schnell und gut. Nimm es als gutes Zeichen, denn schnell als Ziel erreichen erhält bei frohem Mut. Und Segelschiffe können nur dann sich glücklich nennen, wenn immer es gelingt, dass man die Hindernisse auch zu besiegen müsse und Wind und Meer bezwingt. Autor ist Heinrich von Littrow, in Triest ansässiger K&K-Fregattenkapitän und Poet dazu. Er wird erwähnt von Angelo Ara, Claudio Magris, Trieste Università di Frontiera, und er spricht im Zusammenhang reizvoll, prägt in dem Zusammenhang reizvoll den Begriff Poesia Minima. Wir haben es hier mit Poesia Minima tatsächlich zu tun. Gleichfalls in Triest, dies aber nur in Klammern, nicht als Seemann, sondern als Gymnasialdirektor, lebt Robert Hammerling, heutige einigermaßen bekannt geblieben durch sein Epos Ahasverus in Rom, 1866. Folgt man, bitte? Ja, auch, ja. Folgt man den Forschungen von Silvana de Lugnani, so hatte auch Hammerling in den 11 Jahren, die er in der habsburgischen Hafenstadt zubrachte, zur Stadt und seinem italienischen Kulturambiente keinen Bezug. Wenn dies zutrifft, so mag es bezeichnend und beachtenswert sein, dass Hammerling in der auferlegten Abgeschiedenheit auch physisch schwer leidend, just dort zum ersten oder neben Paul Heise zu einem der ersten Übersetzer der Lyrik Leopardis wurde. Die Übersetzung erschien dann 1866 in Hildburghausen. Das sind übrigens hier die Gedichte von diesem Korvettenkapitän. Er hat die Sammlung der Optime Uxori gewidmet, was die Gedichte in dem Fall leider nicht besser macht. Zurück aber nun zu unserer verblüffenden Gesamterfahrung, dass die großen Ereignisse des Risorgimento im deutschsprachigen Raum insgesamt und grosso modo nur Poesia Minima, Literatura Minima, hervorgebracht haben. Und es fällt womöglich nicht nur dem Nicht-Germanisten auf, wie schwierig es ist, diese Literatur zu ermitteln und sodann auch an sie heranzukommen. Lassen Sie mich diese Erfahrung an einem freilich wichtigen Beispiel illustrieren. Am Beispiel der Literarisierung einer so facettenreichen, biografisch bewegten, schon in der Realität so poetischen Gestalt wie Giuseppe Garibaldi. Hierzu 3 bis 4 Textbeispiele. Auf dem Seeweg von Genua nach La Spezia notiert Gregorovius im September 62 in sein Tagebuch. Auf dem Schiff befand sich Elpis Melena, das heißt Frau von Schwarz, welche zur Pflege ihres Freundes Garibaldi nach Varignano ging. Wie fliegen eine Wunde, so umschwärmen Frauen den wunden Helden. Zitat Ende. Was man unter anderem zur Entlastung von Gregorovius sagen könnte, ist, dass er in seinem langen Leben nie ernsthaft verwundet war. Gemeint ist in der Anspielung von Gregorovius natürlich Aspromonte, die Inhaftierung, und gemeint ist Esperance von Schwarz mit dem Pseudonym Elpis Melena, 1821 bis 1899. Esperance von Schwarz, aus einer Hamburger Familie stammend, in deren römischen Salon in den 60er Jahren Italienliteraten wie Adolf Starr, Fanny Lewald, Ernst Willkomm und andere verkehrten, war ab 1860 eine der nicht wenigen Gefährtinnen Garibaldis und als solche auch seine Biografin und Übersetzerin seiner Memoiren. Sie hat so etwas in der Art von Ich war Tucholskys Lottchen, eine ganze Reihe von Werken über sich und Garibaldi oder Garibaldi und sich veröffentlicht. Die Titel sind zwischen 1860 und 1863 erschienen. Darunter ein Titel 101 Tage auf meinem Pferd und ein Ausflug nach der Insel Maddalena. Er hat ihn also öfters besucht, ob er das nun wollte oder nicht. In Sizilien hat sie als Agentin für ihn gewirkt. Nebenbei zu erwähnen eine weitere, glaube ich, seriösere Autorin, mal wieder von Meisenburg, die in den Memoiren einer Idealistin 1876 erschien, wie sie in London Garibaldi traf und wie sie später auch mit Mazzini korrespondiert hat, mal wieder von Meisendorf, einer der großen sozial engagierten Frauengestalten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ab 1862, wir wissen, in Italien lebte. Ein Abschnitt über Garibaldi in Fontanes Darstellung des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 betrifft leider, also für uns leider, ausschließlich die Rolle des Condottiero in der Armee des Vosges. Eine noch frühere deutschsprachige Biografie stammt von Ludwig von Alvensleben, erschienen 1860 in Weimar. Und von 1849 gar stammt Gustav von Hofstetters Tagebuch aus Italien, beziehungsweise in der Zweitauflage Garibaldi in Rom, Tagebuch aus Italien, erschienen 1851 beziehungsweise 1860. Ein Kuriosum sei am Rande genannt. Am 27. April 1878 hielt der in Ciudad de México lebende Westfale Otto Engelbert Baron von Brakel-Welder vor der dortigen Sociedad de Geografía y Estadística eine Rede unter dem Titel Garibaldi y Teodoro I de Córcega, Estudio Genealógico. Brakel, 1830 geboren, hatte ab ca. 1856 als Zouave gedient, unter anderem in einem Detachement in Ala, also in der nicht weit von hier gelegenen einstigen Grenz- und Garnisonsstation zwischen Habsburg und Venetien. Und Brakel hatte es als streitbarer Katholik, der er zeitlebens blieb, nie verwunden, dass er 1860 aus der päpstlichen Armee unehrenhaft entlassen worden war und somit in ein unstetes, materiell sorgenreiches Leben in Übersee gezwungen worden war, während in Italien die Feinde des Temporale endgültig siegten. Wir werden später noch mal kurz auf ihn zurückkommen. Nun, in der genannten Rede, im Autograph erhalten im Stadtarchiv Köln, will Brakel nachweisen, dass der westfälische Baron Theodor von Neuhoff ab 1730 1936 Eroberer und selbsternannter König von Korsika und Giuseppe Garibaldi aus ein und derselben, nämlich westfälischen Familie, stammten, habe doch Garibaldis Großvater Giuseppe Maria am 16. August 1736 eine Schwester, jenes Theodor, geheiratet. Garibaldis Liebe zum Abenteuer, seine Freude am Erobern, aber auch das großwüchsige martialische Äußere seien somit eindeutig dem Origen Germanico zuzuschreiben. Hier ist eine Tür. Se non è vero, è mal trovato, könnte man in diesem Falle sagen. Das Ganze klingt wie eine fade Büttenrede eines gequälten Ultramontanen mit dem Ziel der Relativierung und Verhohnepiepelung des größten und bis heute faszinierendsten Mannes in der italienischen Geschichte der letzten 200 Jahre. Nach anderen Zeugnissen übrigens war es Elpis Melena, die bereits genannte Esperance von Schwarz, die diese Fabel in die Welt gesetzt habe. Wer nun von wem abgeschrieben haben könnte, ist hier egal. Beide waren in den 50er und 60er Jahren auch in Rom. Der Unterschied besteht allenfalls darin, und daran musste ich wieder daran denken, während des Vortrages von Herrn Dr. Weiß, dass Elpis Melena hier einen seriösen, gut gemeinten Zweck erfüllt. Sie will also bestimmte Tugenden aus dem Norden dem Garibaldi zuschlagen zur Aufwertung ihres Freundes. Herr Dr. Weiß hat hier andere Beispiele von Affinitäten auch typologischer Natur genannt. So bleibt nach dem bisherigen Kenntnisstand eigentlich nur ein wirkliches Literaturwerk über den Matrosen aus Nizza zu nennen. Robert Springer, Garibaldi, das Haupt des jungen Italiens, sein Leben, seine Abenteuer und Heldentaten. Historisch-politischer Roman aus der neuesten italienischen Geschichte. Drei Bände, Berlin 1861. Mir noch nicht unter die Hände gekommen, aber die Fernleihe hätte sicher weniger Beschaffungsmühe, wenn das Werk auch qualitativ überlebt hätte. Was Herr Petersen gestern in einem Diskussionsbeitrag andeutete, lässt sich auch aus literaturhistorischer Sicht bestätigen. Wer sich über Italien äußert, beziehungsweise Italien literarisch verarbeitet, hat in den meisten Fällen persönliche Italien-Erfahrungen sammeln können. Umso auffallender daher die Tatsache, wie wenig diese Autoren der 50er, 60er, 70er Jahre auf Italiens politische Gegenwart zu sprechen kommen. Stellvertretend für viele hier nur einige Beispiele für Ex-Negativo-Reaktionen auf die Gegenwart. Erstens Prinz Kraft von Hohenlohe-Ingelfingen. Er lebt Italien 1858-59 als Adjutant Friedrichs Wilhelms IV. Italien sollte nach den Hoffnungen nicht nur der Ärzte auf den gemütskranken Zollernfürsten therapeutisch wirken. In dem Fall hat aber Italien dann versagt. In seinen Memoiren beschreibt Prinz Kraft Reisebeschwerlichkeiten, Erkrankungen, einzelne Erlebnisse wie den römischen Karneval. Aber die Politik bleibt draußen. Sofern man nicht Alfred von Reumonts oder Reumonts katholische Bekehrungsversuche als Politikum werten will. Fehlanzeige auch bei Theodor Fontane. Fontane bereist Italien 1874-75. Aber in seinem Tagebuch hält er fast ausnahmslos Kunsterlebnisse fest. Die Seiten wirken streckenweise wie die Erfüllung von Reiseführerauflagen von dem roten Buch des Koblenzer Evangelisten, wie Baedeker andernorts einmal von irgendjemand genannt wurde. Von Politik bei Fontane keine Spur, obwohl er beim preußischen Botschafter tafelte und dort auch italienische Politiker und Diplomaten kennenlernt, was er kurz notiert, aber ohne Kommentar. Zur genannten Gruppe gehört meines Erachtens auch einer der engagiertesten Kenner und Vermittler italienischer Kultur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Paul Heyse. Paul Heyse, nach Thomas Manns späterem Urteil, ein geradezu unanständig fruchtbarer Epigone, kennt Italien seit 1852, lebt ab den 80er Jahren Winter für Winter in einer angeheirateten Gardasee-Villa, schreibt aber Dutzende von Italien bezogenen, zeitlich jedoch zumeist in die Vergangenheit situierte Novellen und Dramen, übersetzt Lyriker des 18. und 19. Jahrhunderts, darunter Alfieri, Belli, Guadagnoli, Giusti, Leopardi, nur dass er, wie Isolde kurz später schreiben wird in ihren Florentiner Erinnerungen, nur dass er das italienische Volk mit Maleraugen sieht. Um in sein Inneres zu blicken, ist er zu sehr Nordländer. Heises Bindung an Italien war literarischer Art. Zitat Ende. Ab 1889 wird Heise die vier Bände seiner Lyrikübersetzungen vorlegen. Im Vorwort zu Giusti im dritten Band klingt für die risorgimentale Satire durchaus Sympathie durch, für den Autor von Sant'Ambrogio, für den Autor von Re Trevicello, von La Guillotina a Vapore und vielen anderen, gemünzt auf die hinrichtungsfreudige Rechtsprechung unter Papst Gregor dem 16. Aber diese Sympathie wird eben nicht zu einer eigenständigen Literatur. Ein noch merkwürdigeres Beispiel sind die Briefe, die Ernst Haeckel, der religionsabholde, darwinistische Naturforscher, zwischen Februar 1859 und März 60 von Rom, Neapel, Capri, Messina aus an seine Braut schreibt. Zugegeben, die Reisemotivation war biologischer Art. Er war nicht an dem Land interessiert, sondern an kleinen Tierchen im Meer. Aber er war und blieb ein Nordländer von der knurrigen Art, der mit dem Süden nichts anfangen kann. Un alemanote, wie die Spanier so etwas nennen, zärtlich und fassungslos zugleich. Zum Volk findet er keinen Kontakt. Der römische Karneval macht ihn nervös. Die Hochämter in Rom und Messina stoßen ihn ab. Und schlimmer noch, allenthalben stößt er auf den vermeintlichen, Zitat, großen Grundunterschied der germanischen und romanischen Nationen, die ersteren ebenso nach dem Kern und dem inneren Wesen aller Dinge strebend, als die letzteren nach der äußeren, hohlen Schale. Zitat Ende. Nicht so recht froh angesichts solcher Überheblichkeit wird man daher bei Lektüre über die, Zitat, neuesten Veränderungen in den französischen und italienischen Ministerien, besonders über die Ernennung Cavours, der doch am Ende der Einzige ist, so geschrieben im Januar 1860, der Einzige ist, eine Befreiung Nord- und Mittelitaliens durchzuführen. Sind diese Völker nun erst von ihren alten jämmerlichen Regierungen dauernd befreit, so lässt sich gewiss noch was aus ihnen machen, da es ihnen an natürlichem Talent nicht fehlt. Bei den Italienern des Südens wird das viel schwerer halten, da sie auch in den Grundbegriffen der Bildung und ordentlichen Staatseinrichtungen noch zu weit zurück sind. Freilich ist die Regierung dementsprechend auch umso elender. So Ernst Haeckel am 28. Januar 1860, nicht 61, von Messina aus. Januar 60. Dass wenige Monate später, als er schon wieder außer Landes war, Garibaldi auf Sizilien landen und mehr oder weniger die Insel im Handstreich nehmen würde, konnte auch Haeckel nicht ahnen. Anders als, hier ist Haeckel. Anders als Theodor Fontane sieht Karl Justi, der Kunsthistoriker, in Italien nicht nur Kunst, als er zwischen März 1867 und April 1869 erstmals und sodann gleich zwei Jahre lang im Lande lebt. Zitat, die Fahrt über den Brenner geschah in einem elenden Beiwagen, so in dem ersten Briefe, der dann als Briefe aus Italien edierten Texte. Aber von der Kutsche aus sieht er bereits die Bauarbeiten an der auch hier bereits erwähnten, damals noch innerhabsburgischen Eisenbahnstrecke. Und weiter, heute Sonntag ist der denkwürdige Tag, wo ich nicht bloß die Alpen überschritten habe, sondern auch das Gebiet der deutschen Zunge verlassen. Denn Trento ist schon eine ganz italienische Stadt, obwohl es noch nicht zum Königreich Italien gehört. Nach Garibaldi vermisst Italia noch die Edelsteine in seiner Krone. Triest, Rom, Trient. So Justi, weiter im genannten Brief, geschrieben in dieser Stadt am 24. März 1867. Und auch alle weiteren Briefe sind zusätzliche Mikrobelege für die Tendenz des Monographen Winkelmanns, Velázquez und Michelangelos, Einzelleistungen, einzelne Persönlichkeiten im Kontext der Zeit, im Kontext ihrer Zeitgenossen zu sehen. So etwa der Brief vom 17. Oktober 1867 aus Neapel. Da schreibt er an seine Schwester: Wie viel Reiz und Bedeutung erhält nicht gerade jetzt der Aufenthalt in Italien, wo sich so ungeheure welthistorische Geschicke erfüllen, wie der Sturz des Papsttums ist. Da ich täglich mehrere Blätter lese, die jedes zu verschiedener Stunde des Tages erscheinen, so habe ich den ganzen Kampf der Leidenschaften, der wechselnden politischen Kombinationen, die von dem Schauplatz des Kampfes eintreffenden Nachrichten, recht im Einzelnen verfolgen können. Ich war bei der größten der Demonstrationen des Volkes für Garibaldi, als vor der Präfektur auf dem Platz des königlichen Schlosses die Evivas und Abbassos gebrüllt wurden. Gestern Mittag sah ich auf demselben Platz die Musterung zweier Regimenter, die heute auf der Eisenbahn zur Besetzung des Kirchenstaates weggegangen sind. Sollte es jetzt gelingen, so ist es ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass in diesem Monat Oktober gerade 3,5 Jahrhunderte vergangen sind, seit Martin Luther den ersten erfolgreichen Angriff auf das Papsttum machte. Ebenso merkwürdig wäre es, wenn Deutschland, das protestantische Preußen an der Spitze, sei es diplomatisch, sei es militärisch, zu diesem Erfolg beitragen sollte. Und wer hat dies alles angerührt? Wer durch sein bloßes Wort den Aufruhr in den päpstlichen Provinzen entzündet, die Regierung in Florenz genötigt vorzugehen und, wie jetzt fast beschlossen ist, Rom zu besetzen, selbst auf die Gefahr des Bruchs mit Frankreich hin? Wer wird, wie es scheint, die Aufhebung der weltlichen Macht des Papstes trotz aller katholischen Staaten Europas durchsetzen? Der Gefangene Garibaldi. Ein merkwürdiges Beispiel von der dämonischen Macht einer Persönlichkeit, die man gewiss weder einen tiefen Staatsmann noch großen Feldherrn nennen kann, aber deren moralische Lauterkeit, ideale Beweggründe und persönlicher Mut über jeden Zweifel erhaben ist. Ein Mann muss besonders dem Italiener imponieren, der ein Königreich von Millionen erobert und regiert hat und dann dem König abgetreten, ohne etwas für sich zu verlangen, den Millionen durch die Hände gegangen sind, ohne dass er sich bereichert hat. Dies eine der berühmten Selbstaussagen von Garibaldi. Ein Brief ganz anderer Couleur stammt vom 20. Juli 1859, und zwar aus der Feder des zuvor schon erwähnten Freiherrn von Brakel. Dieser Brief ist bislang noch kaum bekannt. Er gehört einem Privatarchiv in Westfalen und hat sogar einen Titel: Eine Demokratenfahrt oder ein Feldzug von 7 Tagen und seine Folgen im Sommer 1859. Er beginnt mit den Sätzen: Es war am 14. Juni, als wir morgens 4 Uhr den Befehl erhielten, nach Perugia abzumarschieren. Um 2 Uhr nachmittags stand das ganze Regiment marschbereit am Ponte Molle und wurde vom General Marchese di Gregorio inspiziert. Hier übernahm unser vielgeliebter Oberst Anton Schmidt das Kommando der Kolonne, die sich lustig und wohlgemut in Bewegung setzte. Die Historiker unter Ihnen können ahnen, worauf der Brief, geschrieben an die lieben Verwandten in Schloss Wälder bei Paderborn, Bezug nimmt. Nämlich auf das, was durch Presseberichte und Historiografie traurig berühmt geblieben ist, als das Gemetzel von Perugia, Le Stragi di Perugia. Unser Brief freilich schildert die Dinge aus der Perspektive eines siegreichen Suavenoffiziers. Zu einer ausführlichen, vergleichenden Fallstudie haben wir hier nicht die Zeit. Sehr wohl aber kann man durch einige vergleichende Zitate verdeutlichen, dass die Stragi di Perugia für viele Zeitgenossen, eben auch Deutsche, als makabres Schlüsselerlebnis nicht nur im Jahr der Seconda Guerra di Dipendenza, sondern in der Geschichte des Risorgimento überhaupt wurde. Wir erinnern uns, unter dem Eindruck von Magenta, 12.06., kommt es unter anderem auch im Kirchenstaat zu ersten Volkserhebungen. Am selben 12. in Bologna, am 14.06. in Perugia. Antonelli verfügt die Rückeroberung Perugias, auch um politisch wie militärisch ein Exempel zu statuieren. Den päpstlichen Suaven winkten Belohnungen aller Art. weshalb sie sich mit dem Erobern innerhalb der Stadt länger Zeit ließen als militärisch nötig. Am 8. Juli zelebrierte Gioacchino Becci, Kardinalerzbischof der Stadt und später Papst Leo XIII., in der Kathedrale San Lorenzo ein feierliches Seelenamt, und zwar nur für die päpstlichen Gefallenen. Ein Katafalk trug als Aufschrift den Vers aus der Apokalypse 14,13: Beati mortui qui in domino moriuntur. Mit der Anrede Mio caro professore hatte Angelo De Meis am 30.06. den im Züricher Exil lebenden Francesco de Sanctis beschworen, in die Heimat zurückzukehren. Lasciateli dire, lasciateli sfogare la loro stupida rabbia cotesti svizzeracci. Noi stiamo conquistando la nostra nazionalità a loro dispetto e intanto i loro volontari saccheggiano, stuprano, assassinano a Perugia e la sera dell'eccidio si forzano i cittadini a illuminare le loro case. Wenige Tage zuvor hatte Gregorovius, der gerade in Rom am 4. Band seiner Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter schrieb, in sein Tagebuch notiert: Vorgestern kam die Nachricht, dass das Schweizer Regiment Perugia nach einem 3-stündigen Kampf genommen habe, wobei 8 Mann Tote, von den Perugianern einige 70 Tote blieben. Der Papst hat den Oberst Schmidt sogleich zum General gemacht. Und am 26.06. notiert er: Die Einnahme Perugias war blutig. Diese fremden Söldner, der Auswurf von ganz Europa, haben wie in einer türkischen Stadt gehaust, 13 Stunden lang geplündert, in den Häusern massakriert und man hat selbst Nonnen geschändet. Wenn der Papst 3 Tage gewartet hätte, so würde Perugia von selbst sich unterworfen haben. Die Lust, wieder einmal den Fürsten zu spielen, wird ihm viel kosten. Und Josué Carducci, damals 23-jährig, direkt von Florenz aus, per le stragi di Perugia, in Sonett. Non più di frodi la codarda rabbia, pace Roma nefanda in suo bordello. Sangue si tisce, e con enfiate labbia ai cattolici lupi apre il cancello. E gli sfrena sui popoli, e la sabbia intinge di lascivia e di macello. E perché il mondo più temenza n'abbia, capitano da Cristo al reo drappello. Cristo di libertà dei segnatore, Cristo che a Pietro ferì por la spada, che uccidere non vuol, perdona e muore. Fulmina Dio la micidial masnada, e l'adultera antica e il peccatore nell'inferno onde uscì per sempre cada. Die Auflistung trauriger Fakten kann und soll es hier nicht gehen, vielmehr die Beifügung des Urteils und des daraus erhellenden politischen und also weltanschaulichen Selbstverständnisses eines am Geschehen Beteiligten, des Schreibens keinesfalls unkundigen Deutschen zu haben. Dazu 2 kurze Stellen aus diesem langen Bericht. Bei der Versammlung vor dem eigentlichen Kampf. Der Oberst Schmidt erschien zuletzt, kaum trat er ein, empfing ihn ein ungeheurer Beifallssturm, der nicht enden wollte. Der gute alte Herr war von diesem so allgemeinen Beweise von Liebe und Vertrauen tief bewegt. Eine freudige Erregung, die sich allen in diesem feierlichen Moment mitteilte. Unsere Fahne und mit ihr das ganze Regiment sollte ja die Bluttaufe erhalten, sollte für eine heilige, große Sache in den Kampf gehen. Wir waren berufen, jenen stolzen, diabolischen Geist, der durch geheimes Sektenunwesen und Irreligiosität heraufbeschworen, sich erkühnt, am weltlichen Besitz der Kirche zu rütteln und dann umso leichter auch die geistige und geistliche Macht zu zerstören. In das gleißende und glänzende Kleid der dreifarbigen Fahne gehüllt, geschmückt mit schönen Phrasen von Nationalität und freien und großem Vaterland und Vaterlandsliebe, schreit dieser Hochmutsteufel einher und die üppigen Formen der Donna Italia verfehlen nicht, diesem neuen Götzen eine ungeheure Anzahl blinder Anbeter zuzuführen, wenn auch nur schlecht die lange dreifarbige Schleppe den Pferdefuß verbirgt. Und die Synthese seines ganzen Militärberichtes lautet, Der Feldzug der sieben Tage, der notwendig war, das schöne Perugia und andere Orte der Herrschaft des Papstes zurückzubringen, es aus seinem Fieberwahn zu rütteln, war freilich wenig mehr als eine übereilte Militärpromenade, allein mehr die Wut als der Schmerzschrei, der durch diesen ebenso schnell als kühn ausgeführten Zug tief getroffenen Demokraten hat die Welt mit unseren Namen erfüllt, der uns eine traurige Berühmtheit verschafft, auf die wir nichtsdestoweniger stolz sind und stolz sein können. Mit Lorbeer beladen können wir aus dem glänzenden Feldzug heimkehren, denn das richtige Maß, mit dem die Geschichte die Schlachten misst, sind die Erfolge, welche durch denselben erreicht. Und der 20. Juni führt nicht nur Perugia, ganz Umbrien und die Marken und Rezepte des Heiligen Vaters zurück, sondern schnitt der Revolution Zentralitaliens einen Lebensfaden ab, hielt die Empörung, die sich im geistlichen Staat mitgeteilt, auch in Neapel eindringen wollte, mitten in ihrem Lauf auf und zerstörte die schönsten Hoffnungen und Träume der Italienischen. Und dann der Schlusssatz. Daher und nur daher allein ihr Hass, ihre Wut, ihr Rasen und ihr Lügen, ihr Schreien und Toben gegen die niederträchtigen Söldlinge des Papstes, gegen die Parteigänger des Priesters, die vertierte Soldateska, die im Blut unschuldiger Bürger sich mästeten und die Gräuel von Perugia, dieser unschuldigen, jungfräulichen Stadt, vollführte und so fort. Die 1500 Mann, welche unter Anführung ihres unerschrockenen Führers riefen, Feiglinge, Verräter, bis bisher und nicht weiter, die es wagten, ein kleines, unansehnliches Häufchen mitten in Italien, um Lot von der Revolution ein kräftiges Halt zu rufen und den Fuß auf den Nacken jener Menschen zu setzen, die, da sie keine bürgerlichen Tugenden besitzen, die in ihrem tiefsten Wahlspruch haben, prima la mia pelle e poi il sovrano, auch nie ein Recht haben, noch die Kraft besitzen, eine Nation zu formen, noch als solche sich zu gerieren. So dieser Zuave. Der Brief gibt uns die Gelegenheit, einen Blick zu werfen auf die weltanschaulichen Gegner des Risorgimento, auf deutschsprachige Ultramontanisten, die sich während des Risorgimento zu Wort meldeten und ab 1870 im Kulturkampf zugleich weiterhin nach Rom blickten. Kommission Zufall spielte mir die Übersetzung eines Romans des Jesuiten Antonio Bresciani zu, erschienen 1862 in Münster. Titel: Oderic, der päpstliche Zuave. Wir wissen, dass Antonio Gramsci den von ihm beklagten politischen Immobilismus in bestimmten religiösen Kreisen mit dem Etikett Brescianesimo versah. Bresciani, 1789, auch hier in Ala geboren, schrieb bis zu seinem Tode eine ganze Reihe erfolgreicher Romane im genannten Tenor. Oderic ist ein französischer adliger Offizier, der unter dem Eindruck der Ereignisse von 1860 kurz vor der bereits angesetzten Hochzeit dem Papst zu Hilfe eilt, unter anderem Castelfidardo miterlebt, zunächst tot geglaubt wird, dann aber doch wieder auftaucht und seine geduldig gewartet habende fromme Jacqueline heiratet. Nun, die Übersetzung des Romans ist einleitend mit dem Bresciani-Nachruf aus der Civiltà Cattolica sowie mit einer kurzen anonymen Vorrede versehen, die bezeichnet ist für die Wertung des Risorgimento aus ultramontaner Sicht. Zitat: Seit dem verhängnisvollen Jahre 1848 haben die Apostel der religiösen und politischen Freiheit durch die freie Presse begünstigt, bekanntlich in der schamlosesten Weise ihr längst ausgearbeitetes Glaubensbekenntnis in alle Welt verbreitet und leider nur zu viele Anhänger erhalten. Alles Neue blendet und hat einen besonderen Reiz für den Menschen. Unsere Tagesliteratur atmet daher im Allgemeinen diese religiöse und politische Freiheit und wirbt täglich neue Jünger. Die Heldentaten Garibaldis und seiner Freischaren sowie der Piemontesen in dem glorreichen Kriege für die Einheit Italiens werden auch in unserem Romane von einer ganz anderen Seite beleuchtet und aller Nimbus verschwindet und so weiter. Bresciani, wenn man so will, den ich aber bisher nur... Es gibt aber unter jenen, die ein politisches Italienbild aus päpstlicher Sicht entwarfen, und zwar auch in fiktionaler Form, auch einen deutschen Autor, einen deutschen Bresciani, wenn man so will, den ich aber selbst bisher nur fragmentarisch kenne. Es handelt sich um Philipp Wasserburg. Philipp Wasserburg war 1848 an der Revolution beteiligt, huldigte zunächst kommunistischen Ideen und geriet deshalb 1552 in Gefangenschaft, fand aber 1856 zum Katholizismus und stritt seither unter dem Pseudonym Philipp Laicus für die Sache des Papstes. Wohin mit dem Kulturkampf, heißt eine seiner Schriften von 1875. Eine weitere, Rosen und Dornen aus dem Leben Papst Pius des IX., 1867. Eine weitere, liberale Phrasen, Mainz, 1871, in dem er unter anderem politisch die Cavoursche freie Kirche im freien Staat, diese Cavoursche Forderung, freie Kirche im freien Staat, aufgreift. Einer seiner Romane stammt aus dem Jahre 1891, Titel etwas später. Ein utopischer Roman in der Nachfolge von Bellamy, der mit dem Sozialismus und Kommunismus abrechnet. Darin wird unter anderem die bereits vollzogene Niederzwingung des protestantischen Hohenzollern-Kaiserreiches und vor allem aber die Wiedereinrichtung des Kirchenstaates skizziert, zu dem sich etliche Regionen Mittelitaliens durch Volksentscheid zurückerklärt hätten. Eine Papstutopie, die uns hier zu Grillparzer zurückführen würden. Dass andere Stimme den Wandel in Rom und auf der Halbinsel insgesamt begrüßen, erhellen die Italienbücher, die in den 60er Jahren bis zur Jahrhundertwende in großer Zahl erscheinen. Landesdarstellungen, aber auch gesammelte Zeitungsartikel in Buchform von Erhard, von Zacher, von Münz, von vielen anderen. Sie alle dokumentieren das wachsende Interesse an Italien auch aus politischen Gründen. Allen voran Viktor Hehns schon erwähntes Italien-Buch von 1867. Aber auch der großformatige Prachtband Italien, eine Wanderung von den Alpen bis zum Ätna, in Schilderungen von Karl Stieler, Eduard Paulus und Waldemar Kaden, allesamt auch schriftstellerisch tätig. Der ist etwas zu schwer, ich lasse ihn jetzt lieber hier, Sie können ihn sich nachher ansehen. Ist auch bibliografisch wunderschön. Eine Mischung aus herkömmlicher, begeisterter, euphorischer Italienschilderung, aber mit ganz gezielten und bewussten Einschüben zur politischen Lage und unter anderem beispielsweise zur urbanistischen Veränderung Roms nach 1870. Lassen Sie mich schließen mit einem Namen, der noch nicht voll erforscht ist, der bisher erforscht wurde von einer italienischen Germanistin, Lucia Borghese, und der insgesamt in Deutschland, obwohl er so viel für Italien und für Deutschland getan hat, schimpflicherweise noch viel zu wenig bekannt ist. Das ist Karl Hillebrand, 1829 bis 1884. Hillebrand beginnt als Revolutionär. Er entweicht 1848 nach Frankreich. Er wird dort einverleibt in die französische Kultur, wird Dozent in Bordeaux, in Paris als Kollege von Taine. 1860 kommt er zum ersten Mal nach Italien in offizieller Mission in Auftrag der Regierung, aus bildungspolitischen Gründen. Dort bereits knüpft er Kontakte in Florenz mit Gino Capai und anderen. Ab 1870 versucht er, Preußens Haltung gegenüber Frankreich zu erklären, macht sich in Frankreich unbeliebt, wählt als neue Heimat Italien und lebt bis zu seinem Tode 1884 in Italien. Er hat Kontakt im Kreise der Florentiner, Deutschen, Adolf von Hildebrand, Theodor und Paul Heise, Böcklin und so viele andere. Isolde Kurz erwähnt ihn gleichfalls in ihren Memoiren. Er hat aber auch Kontakt mit der italienischen Intelligenzia, Villari, Bongi, Caponi und vielen anderen. Er schreibt Essays über italienische Literatur und vor allem, damit möchte ich schließen, er gründet eine leider kurzlebige Zeitschrift, ein Jahrbuch, das ein Reprint verdienen würde, unter dem Titel Italia. Zwischen 1872 und 1874 erscheint dieses vierbändige Prachtwerk, kann man schon sagen, weil es eine ganz bewusste Mischung ist aus historischer, kunsthistorischer Information, dann aber eben auch aktueller Information. Er vereint bewusst Autoren verschiedener politischer und weltanschaulicher Couleur aus Italien und Deutschland. Dort erscheinen Artikel ebenso über den Aufbau der italienischen Eisenbahn wie etwa über die Medici und über die Kunst. Er war unter anderem befreundet mit Gino Capponi, dem er 1876 einen Nachruf widmet nach dem Tode. Und aus diesem Nachruf möchte ich zum Schluss den letzten Satz zitieren, um die Mentalität eines Mannes, der in drei Ländern zu Hause war und zeitlebens versucht hat, Kulturen aufeinander zubewegen zu lassen, illustrieren kann. Da heißt es, diese Welt lag nun klarer vor ihm, gemeint ist Capponi, und es war ihm keine Bitterkeit davon zurückgeblieben. Duldung bei höchster Klarsicht, Universalität des Anteils bei weisester Beschränkung, Lebhaftigkeit der geistigen Interessen waren die seltenen Tugend, die dieses edle Greisenalter bis zum letzten Atemzug schmückten. Ob solche Menschen in solcher Stellung in unseren unsteten Lebensformen und bei unserem noch unsteteren Lebenssinn je wieder erstehen können? Ich zweifle daran und preise mich glücklich, noch einige wenige solcher Menschen gekannt zu haben. Vielen Dank. Da muss ich jetzt italienisch. Molte grazie di questa vastissima esposizione, dalla quale abbiamo imparato moltissimo su autori poco noti. E abbiamo visto che, tra l'altro, che i due filoni dell'Italienbild, di cui parlavamo all'inizio, non si sono sviluppati semplicemente l'uno dopo l'altro, cioè quello politico dopo quello tradizionale artistico storico, ma che almeno nel nostro periodo l'uno stava accanto all'altro. E il nostro compito, proprio in questa collaborazione tra storici e letteraturwissenschaft, dovrebbe essere la integrazione e il confronto. Integrare le immagini con le realtà, le immagini descritte o ideate dagli scrittori, con le osservazioni degli scrittori politici. Già nell'immagine che lei ha tracciato di Garibaldi ricorda non poco a quegli scrittori politici su Garibaldi dei quali abbiamo discusso in altre occasioni, per esempio in quel convegno a Colonia di cui sono usciti gli atti con i saggi di Altgeld e Petersen. Cioè dobbiamo integrare le due visioni e mi pare che questa conferenza ci dà lo spunto ad una lunga e fertile discussione. E dunque, chi vorrebbe intervenire nella discussione? Facciamo ora la lista degli interventi, chi sta fuori non potrà discutere, va bene. Dunque, Liermann, Heidmann, Die Männer, Seget, Segestino, poi Schmidt-Bergmann, Bandoschka hatte sich schon gemeldet. Dunque, abbiamo già una lista di sei interventi, forse bastano sei interventi per discutere la relazione. Facciamo un limite e chiudiamo. No, io lo farei. Avrei anche fatto un limite per il pagamento delle spese. Chi non viene entro il tempo previsto va bene, ti vada a prendere i soldi il giorno dopo nell'amministrazione provinciale. Non possiamo fare tutto qua. Dunque, la parola alla signora Liermann. Mich würde interessieren, Sie hatten gesagt, dass die karge Reaktion auf zeitgenössische politische Ereignisse ungewöhnlich ist. Gab es Zeiten, in denen das anders war? Das habe ich einfach jetzt nicht im Kopf. Könnten Sie das eventuell skizzieren? Also ich meine, es wäre eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass nicht im literarischen Raum auf italienische Ereignisse besonders eingegangen wird. Also zeitgenössisch zum Beispiel ist mir entsprechendes auch nicht bekannt. Ja, ungewöhnlich, glaube ich, wenn man die erste Hälfte des Jahrhunderts, der Schmidt-Bergmann, mit hineinnimmt, da ist rein quantitativ mehr. Allerdings mit dem Vorteil, dass ja in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die napoleonische Zeit mit reinspielt. Also viele Patrioten, die in Deutschland gegen Napoleon sich äußerten, waren unten eben auch beunruhigt. Nicht nur, aber einiges. Und dann eben der Mythos 48, da wurden schon Parallelen gezogen. Aber dann geht es merkwürdig auseinander. Bei Habsburg kann man passieren, dass man da da kann man das verstehen, dass der Garibaldi da nicht besonders besungen wird. Aber ich hätte mir so gerne irgendwie so sehr eine Ballade von Fontane oder Geibel auf Garibaldi gewünscht, gibt es aber nicht. Zu dem sehr reichhaltigen und instruktiven Referat von Herrn Heidenreich II Gedanken, die mir gekommen sind, eine Kleinigkeit. Sie nannten Paul Heyse, nicht wahr, der seinerzeit sehr berühmt war und zu den bedeutendsten besten deutschen Dichtern zählte. Es ist sehr, ich will nicht gerade sagen, in Verruf gekommen, aber das Zitat von Thomas Mann, das gibt so eine Communis Opinio wieder. Ich glaube, man tut ihm ein kleines bisschen Unrecht, vielleicht nicht in dem Sinne, dass eine literarische Wiederaufwertung eine neue Bewertung verdienen würde, aber er hat eine große Bedeutung, sagen wir in komparatistischer Hinsicht, für die Rezeption der italienischen Literatur in Deutschland. Sie haben ja zu Recht auch auf seine Übersetzertätigkeit hingewiesen. Seine Übersetzungen sind nicht großartig und haben gelegentlich geradezu ein bisschen was für uns heute so Plüsch- und Troddelartiges, möchte ich beinahe sagen, also so Kitsch, ein bisschen an Kitsch gerät ist. Aber er hat auch seine Verdienste. Er ist der Einzige meines Wissens, der sich um die damals zeitgenössische italienische Literatur bemüht hat, oder die Literatur des frühen 19. Jahrhunderts schon, also Monti, Foscolo, Alfieri, bzw. umgekehrte Reihenfolge. Er hat sie hergenommen, hat sie studiert, hat sie übersetzt. Das hat kein anderer getan, soweit ich weiß, vorher oder auch später, mit einigen Ausnahmen. Foscolo ist natürlich die ultime Lettere, ich dachte aber an den Dichter jetzt. Und er hat sich, und das ist ein großes Verdienst, was er hat. Übrigens hat er diesen Dichtern keineswegs unkritisch gegenübergestanden, sondern er hat ganz merkwürdig die Dichter, die er übersetzt hat, den Monti und auch Foscolo zum Teil, mit ziemlich kritischen Anmerkungen versehen, hat sie aber trotzdem übersetzt. Also ich möchte sagen, für den Literarhistoriker hat Paul Heyse doch eine Bedeutung, und übrigens seine Novellen sind sicher nicht großartig, aber man kann sie noch lesen, einige davon. Aber was anderes wollte ich sagen, etwas grundsätzlicherer Art, was Sie gerade sagten. Man kann doch wohl, was die Reisebeschreibung, die eigentliche Reiseliteratur betrifft, so gut wie eine Fehlanzeige, so etwas wie eine Fehlanzeige konstatieren. Diese Reisenden setzen sich eben kaum auseinander mit politischen Ereignissen. Politische Ereignisse, das müssen ja nicht unbedingt, aber auch politische Zustände sein, unmittelbare Reaktion auf Ereignisse, Begebenheiten. Man müsste sich fragen, wie ist es mit der Beschreibung politischer Zustände, also in Italien bei diesen Reisen, das wird auch wahrscheinlich nicht viel sein. Da fällt mir ein, dass es in der umgekehrten Richtung, man müsste auch in der umgekehrten Richtung wieder mal fragen, wie ist es mit der Darstellung historischer Wirklichkeit, Aktualität, sagen wir, bei italienischen Reisenden in Deutschland. Ich sagte schon, im 19. Jahrhundert ist da kaum etwas zu verzeichnen, aber wenn man ans 18. Jahrhundert zurückdenkt, da ist sehr viel bei italienischen Reisenden die Rede von politischen Zuständen in Deutschland. Die geben fast alle irgendwie ausführlich Kunde von den Herrschaftsverhältnissen, wenn sie den Rhein entlang fahren, welcher Fürst hier, welcher Fürst da, und das ist ja auch kurios gewesen für den Italiener, das alte Deutsche Reich. Also da ist eine gewisse Beachtung, eine gewisse Aufmerksamkeit durchaus gegeben. Ich meine, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. jedenfalls, meine Frage wäre also höchstens, ob doch vielleicht politische Zustände, wenn schon nicht Ereignisse, aber dann vielleicht Zustände beschrieben werden, von den deutschen Reisenden jetzt vor allen Dingen. Sì. Tanto per cambiare cercherò di rispondere in italiano. Comincio con la seconda domanda. Non ho ancora trovato un'opera di Mundt, Theodor Mundt, col titolo Italienische Zustände, quattro volumi, Roma o non so cosa, 1859. Früher? Più presto, sì. Allora lì può darsi che si tratti di una caratterizzazione del paese non solo dal punto di vista folcloristico, tradizionale, ma anche politico. In genere però si può notare una differenza notevole tra l'interesse politico di altri viaggiatori spagnoli, francesi e quelli tedeschi. Per esempio una descrizione di viaggio quasi dimenticata, nonostante la sua importanza, è il rapporto di viaggio di Louise Collet, l'amica di Flaubert. Voyage en Italie, quattro volumi. Tutto pieno di descrizioni del risorgimento delle battaglie del 60 a Napoli e in Sicilia. Poi c'è Hippolyte Taine, il famoso libro. Poi Juan Valera, Blasco Ibáñez e altri. Mentre in Italia, in Germania, non si trovano opere parallele a questo impegno politico. Seconda domanda. Io le darei ragione senz'altro, soprattutto perché negli ultimissimi anni si hanno riconosciuto, si comincia a rivedere l'importanza di Heise, soprattutto di Heise traduttore. È stata una ricercatrice di Verona, Susanna Bertazzoli, che ha presentato un volume cospicuo sotto il titolo Heise traduttore, mettendo in rilievo che la scelta degli autori di Heise è molto avanguardista per il tempo. In quanto al valore delle novelle, confesserò che non le ho lette tutte, credo che siano un 120, ma ho letto per esempio una collezione per altri motivi, Novellen von Gardasee, anche uscite nel 89-90, qualcosa così. Tutte queste novelle sono, contrariamente a quello che ho detto prima, situate in un ambiente contemporaneo, però senza una minima allusione a sviluppi politici o economici, che sarebbero ancora più importanti per l'epoca, dell'Italia degli anni 80-90. Si tratta di storielle d'amore situate sulle sponde del Gardasee, perché proprio in quell'epoca il Gardasee cominciava a diventare attrattivo per i malati di polmone, i malati di Gemüt, tedeschi, russi e inglesi. Also beh, per prima cosa volevo confermare che Theodor Mundt in questi italienici sostende è stato un osservatore molto molto attento per la situazione politica in Italia. Ah, benissimo, grazie. Ha descritto molto attentamente la situazione nel regno di Lombardo, Sabaudo, e ancora di più la situazione del papato. La mia domanda... Sì, adesso vado. C'è un articolo su Mundt di un dizionario, ma non ho ancora avuto in mano l'opera, così le do l'anno, ma non... Negli anni 40, 50, più verso la fine degli anni 40. Sì, no, dopo la rivoluzione del 48. È stato già accennato il problema e volevo ritornare su questo tasto delicato ma centrale sulla figura di Garibaldi. Ora, questa attenzione che c'è nel mondo tedesco, questo fascino addirittura che verso la figura di Garibaldi, possiamo ricondurlo a quell'opinione che si sta piano piano costruendo della necessità per l'Italia di avere un condottiero che possa risolvere i problemi sociali. Ora, io ho trovato una... potrei citare, forse è conosciuta, una lettera di Gregorovius a Malvida von Meisenburg, non non so se la conosce, scritta nel scritta il 7 maggio del 1859. Dunque scrive fra l'altro, also ich liebe die Italiener, also nach meinem Vaterlande am meisten, aber ich traue ihnen ich traue ihnen nicht die Kraft zu einer neuen Organisation zu. Diesem unglücklichen und völlig demoralisierten Lande ist nicht anders zu helfen, als durch einen energischen Diktator, einen Absolutismus im Sinne der Freiheit. Spero che sia stato pronunciato abbastanza chiaramente. Ora, si sta delineando in questi anni quindi la figura di un condottiero che possa dunque risolvere i problemi. Vado errato oppure? Dunque, dal punto di vista storico non potrei rispondere perché non sono storico. Dal punto di vista tipologico direi di sì, che anche come tipo è un tipo del condottiero, però non nel senso prefascista del D'Annunzio altri. Se si pensa per esempio alle attività di Garibaldi in America Latina, anche lì lui si è creato, perché ma si è precreato per i compiti che poi lui ha realizzato in Italia. Il risultato di queste attività è che sia in Italia sia in America Latina Garibaldi è uno dei massimi santi del calendario politico, con monumenti a Montevideo e strade a Buenos Aires, eccetera. Was die Garibaldi-Rezeption angeht, da werden wir wahrscheinlich ja morgen noch einiges hören, und sonst würde ich Herrn Altgeld dazu bitten, die hat ja eine kurze und dann ganz heftige Verbreitung und dann flaut sie wieder ab. Aber sie hört dann 1871 schlagartig auf, weil die Deutschen nicht verstehen, dass Garibaldi an der Seite der Franzosen kämpft, obwohl er ja völlig konsequent ist. Non corrisponde a quegli ideali che si erano. Nein, es zeigt sich auch gerade, wenn ich recht sehe, in dem kurzen Aufwind und dann in dem Rückgang der Garibaldi-Verehrung zeigen sich interessante Unterschiede in der politischen Ausrichtung der beiden Nationalbewegungen. Außerdem könnte man natürlich lange darüber diskutieren, ob Garibaldi der größte Italiener der letzten 200 Jahre war. Wenn jetzt unser alter Freund, Lehrer Valsecchi hier wäre, würde er wahrscheinlich anders darüber urteilen. Aber das nur, um zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass die viele Sizilianer würden ihn ganz anders urteilen. Aber in Schultes europäischen Geschichtskalender ist doch das Ganze bei dem Jahr 1861 Garibaldi doch so gewissermaßen nur als Mann des Jahres dargestellt. Nur um zu zeigen, von der politischen Schriftstellerei sieht es etwas anders aus. Außerdem eine interessante Repetitio, weil Sie jetzt davon sprachen. Sie haben gerade einen Text von Gregorovius vorgelesen. Sono dal da alcune lettere a scritta Malvida von dieses Bild vom dekadenten Italien, nicht? Italien als demoralisiertes, dekadentes Land infolge von Gegenreformation, Absolutismus, fremder despotischer Herrschaft. Das findet sich bei Konservativen, Liberalen und Demokraten. Nur die Konsequenzen, die sind ganz unterschiedlich. Und Sie haben jetzt auf ein interessantes Remedio hingewiesen, was sich da also als Konsequenz anzubieten schien, der Diktator, der zur Freiheit führt. Ja, du stehst schon auf der Liste, es ist nur noch Schmidt-Bergmann, bitte. Noch kurz was, ja. Sul problema di un'Italia decadente o non decadente, c'è stata una definizione scandalosa per il tempo di Lamartine, che definiva, si ricorderà forse, l'Italia come la terre des morts. Sia gli italiani, sia diversi tedeschi, anche il Gerovius, si sono opposti in una maniera molto veemente, molto energica, contro questa caratterizzazione, dicendo che proprio l'Italia, che stava cercando la sua identità anche culturale, poteva presentare un numero cospicuo di intellettuali, di poeti, artisti, eccetera. Zunächst einmal, ich fand die Ausführungen von Ihnen höchst anregend, jetzt auch als Fortsetzung von dem, was in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Und auch, dass Sie gerade die vielen kleineren Autoren zitiert haben, die man ja auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch genauer zitieren könnte. Da fängt aber ein Problem an jetzt für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Was ist mit den Autoren, die man der höheren Literatur zurechnet, also am Ende gerade des 19. Jahrhunderts? Wie ist dieses Italienbild zu bewerten, sagen wir mal ab 1885 bei Hoffmannsthal zum Beispiel? Die Historisierung in seinen lyrischen Dramen, Tod in Venedig und andere, diese ganzen Renaissance-Dramen. Wie ist es mit den Beschreibungen von Rilke zum Beispiel, Italiens? Sind das alles nur unpolitische Dimensionen? Oder kann man irgendwie versuchen, auch diese Literatur, diese Italienbilder, irgendwie mit einbeziehen in dieses Thema, was wir hier behandeln? Wo sehen Sie da Möglichkeiten, das jetzt also auch mit zu behandeln? Gerade jetzt ab 1885. Und ich frage mich, ob da nicht ein Vermittlungsschritt ist, der bei Ihnen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, ob nicht Nietzsches Italienbild eine große Rolle gespielt hat und ob nicht dieses Italienbild von Nietzsche auch eine politische Dimension gehabt hat. Vor allen Dingen muss man sehen, dass Nietzsche ab 1878 bis fast 1890, also bis zu seinem 89, dann zu seinem Zusammenbruch in Turin, ja in Italien gelebt hat. Er war ja fast nicht mehr in Deutschland, er war in der Schweiz, er war ständig auf Reisen. Er hat seinen Zarathustra in Genua geschrieben. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, dass dieser Zarathustra in Genua geschrieben ist, kann man vielleicht auch Bezüge von dem Stadtbild, was da ist, wenn Zarathustra in die Stadt kommt. Ich frage mich, ob das auch eine Möglichkeit wäre, diese Literatur zu befragen, oder würden Sie das nicht so sehen? Würden Sie dieses Italienbild als ein rein historisches oder ästhetisierendes Italienbild nehmen? Wie würden Sie das sehen? Sì, io penso di sì che bisognerebbe farlo. Nietzsche io l'ho lasciato fuori perché credevo che si trattasse anche da Nietzsche di un autore apolitico, però seguendo la sua suggerenza bisognerebbe rileggere appunto il Zarathustra e forse anche certe lettere. In quanto alla letteratura finisecolare in generale bisognerebbe anche lì domandarsi se una definizione di Walter Rehm, Renaissancismus, corrisponde veramente ai fatti e a tutti i testi. Allerdings Tandal hat in seiner Reisebeschreibung, seiner italienischen Reise, sehr konsequent eigentlich die italienischen Zustände immer nach politischen Möglichkeiten und Kombinationen durchgerechnet. Also er ist einerseits natürlich begeistert für die italienische Kunst, die italienische Musik, wie Heine auch, da ist er also eine direkte Parallelerscheinung zu Heine, aber er ist eben auch der napoleonische Offizier, der in Italien nach politischen Möglichkeiten sucht. Und diese italienische Reisebeschreibung ist natürlich das Buch, auf das Nietzsche sich bezieht, wenn er über italienische Dinge berichtet. Was sie verbindet, ist die napoleonische Legende oder die napoleonischen Ereignisse, das sozusagen das Tertium Comparationis, in dem Nietzsche und Stendhal kommunizieren. Das wäre genau, also jetzt Frage, wie weit eben der Napoleonismus sozusagen die Dimension, die politische Dimension in die Geschichtsbilder Italiens hineingezwungen hat, was sich dann über Goethe, Heine, Stendhal bis zu Nietzsches Napoleon-Bewunderung fortgeerbt hat. Das ist jetzt eine sehr indirekte Kombination, aber Stendhal ist eine Schlüsselfigur, glaube ich. Questo non lo sapevo. Nietzsche, lettore di Stendhal, mi era sconosciuto. Sì, ha un fatto in comune col arciduca Massimiliano, che anche lui era lettore di Stendhal. Man müsste nur bei Nietzsche überlegen, ob da nicht sehr viel Burckhardt hintersteckt, nicht? Denn die waren ja doch zeitweise eng zusammen. Also das würde ich den Herrn Kollegen nochmal zum Überprüfen empfehlen, was Nietzsche mehr gelesen hatte, als er sich Italien zuwandte. Aber gut, das ist eine Detailfrage. Jetzt Ja, ich habe drei Domande, oder sagen wir, gut, soll ich devo parlare anche in italiano, dato, no, uno si riferisce un po' a questioni che forse anche i colleghi italiani possono rispondermi. Dopo quel che lei ha letto sulla strage di Perugia, io mi domando, perché io avevo sempre l'impressione che certamente nel Settecento, ma ancora nella prima metà dell'Ottocento, la soldatesca papalina erano in fondo briganti e pezzi da galera, cioè certamente nella ultima battaglia fra un imperatore e un papa, nella guerra di Comacchio del 1709, quando Principe Eugenio, cioè le truppe austriache avevano occupato Comacchio, si dichiarava lo stato di necessità, si prendeva i soldi, il tesoro papale e si apriva le porte delle prigioni dicendo ai briganti: se venite uccisi in guerra, andate direttamente subito in cielo, in paradiso, e se sopravvivete sarete graziati. E allora questi si sono veramente comportati da briganti. Ora io so, per personale, familiare esperienza, il caso di Bologna del 1832, della quale si parla pochissimo, perché dopo infatti la rivoluzione nell'Italia centrale, gli austriaci occupano Bologna e poi se ne vanno via, di questo si parla molto, vanno via e lasciano Bologna alla soldatesca papalina. E quella si comporta talmente che i bolognesi, cioè patriziato, l'aristocrazia eccetera, richiamano gli austriaci per liberarli da questi briganti, e con questi un ufficiale sassone che era entrato negli uffici, che proveniva dalla Sassonia, è stato ospite gradito pro presidente del Marchese Bolognini Amorini, storico dell'arte, pro presidente dell'Accademia Pontificia delle Belle Arti, e ha poi sposato la figlia era un mio antenato direttamente. Allora io conosco tutte le faccende di questa famiglia Salina Bolognini Amorini, che è ancora adesso lì, li conosco veramente, e lì veramente si sono comportati. Invece ho l'impressione, da quello che dice, che ha letto lei, e l'avevo anche prima, che dal 48, il 48 è anche in questo senso lo spartiacque, dopo sono cattolici, conservatori, eccetera, mentre quelli del 700 e della prima metà dell'Ottocento certamente non hanno combattuto per la causa ideologica, questi briganti. Questo credo che sia, e io domando anche quei colleghi italiani se conoscono qualche caso diverso. Ricordo soltanto il fatto che anche la guerra del 66, come ha mostrato Servic nella Deutsche Einheit, quello che lo sappiamo tutti, che in fondo quelli in questa grande confusione del Ministero degli Esteri, cioè del Ministero austriaco, che volevano la guerra e che facevano tutto per avere la guerra, magari con l'illusione che questa è la guerra contro la rivoluzione, la vittoria contro la rivoluzione, l'insediamento del Papa nel suo territorio, cioè riconquista dell'Umbria, erano proprio dei Großdeutschen cattolici, cioè Großdeutschen nel vecchio senso, Bigelheim, Gagan, Blumensalzo, eccetera, che l'hanno lasciato anche in servizio, perché quando si poi Francesco Giuseppe si è arrangiato, ha cercato di arrangiarsi con Vittorio Emanuele II, che era per loro sempre, diciamo, che aveva, quando Francesco Giuseppe aveva tradito la causa della legittimità del cattolicesimo, eccetera. Va bene, sì. Risponderò al fatto degli Zuavi. Anche negli anni 50 e 60 non erano altro che una legione straniera, con tutti i difetti. Però c'è qualcosa di ideologico dentro. Nella legione straniera nessuno combatte come quello che dice ricostituiamo la cosa. Questo colonnello Schmidt, svizzero, sì, del resto, aveva promesso il bottino ai suoi. Sì, ma gli ufficiali c'è qualche cosa di ideologico. Sì, negli ufficiali senz'altro, ma non nelle Mannschaften. Sì, ma so eine Mischung wahrscheinlich aus fremden Legionen und eben einer großen Schar von Konservativen in dem Sinne, die also am Beispiel des Papstes für die legitimste, wie sie meinten, Autorität Europas kämpften. Das zieht sich ja bis, denn ja, und wenn man nur den Gregorovius vergleicht, der ja einen sehr schönen und nachdenklich stimmenden Aufsatz über den Krieg der Freischaren bei Rom geschrieben hat, anlässlich der Schlacht von Mentana, Gregorovius mit seinen klaren Sympathien und Antipathien hätte gewiss einen solchen briganten Charakter der päpstlichen Armee hervorgehoben, wenn es ihn damals noch gegeben hätte. Und der Generalkanzler, nicht wahr, dann auch eben 1870 con l'onore delle armi, das erscheint uns alles ganz, die Kapitulation Roms, das erscheint uns alles ganz merkwürdig, aber da standen eben zwei große Fronten gegeneinander und die Armee hatte ja dann auch Zulauf, mehr noch als aus Deutschland, aus Belgien und Frankreich. Es waren ja sehr viele Angehörige der konservativen Adelskreise Belgiens und Frankreichs. Vergessen wir nicht den Erzbischof de Merode, nicht? Der ja so eine Art Organisator, dieser belgische halb Condottiere, halb Priester. Aber der hat ja für die, der glaubte ja für die päpstliche Sache. Darf ich da noch etwas dazu sagen? Der Adolf Bichler in seinen Erinnerungen nein, das ist dieses Thema. Er lernt damals im Kampf gegen die Revolution den Friedrich Schwarzenberg, den Landsknecht, kennen, der also überall in ganz Europa für die Restauration kämpft. Und er sagt, er ist so sympathisch und er selbst, der Adolf Bichler, hole der Teufel die ganze gesternte, fünffach geschwänzte, also mein, ist da ganz im Sinne von Carducci, cercate pure se io siero di stanga di vivere. Consulta Arabica, also das ganze, dieses ganze mittelalterliche Adelswesen und so weiter, aber der Schmerz eines Menschen ist doch, vor dem muss man Respekt haben, der einer untergehenden Welt seinen Degen noch leiht. Das ist also auch dieser Dichter Adolf Bichler, dieser Tiroler Dichter, sie waren ja alle Dichter, sie haben ja alle Dichter. Hat die Gedichte geschrieben. Das ist, ich glaube, nicht nur der Maximilian hat auch schlechte Gedichte geschrieben und alle haben sie Gedichte geschrieben. Und es ist sehr schwer auch zu unterscheiden, es sind manchmal ein oder zwei gute dabei. Trippatzer hat sich ja lustig gemacht auch über das Gedicht des Maximilian, der in den Norbertswein geschickt hat und hat dann sehr geschickt ihm geantwortet, dass die Gesinnung gut ist und hat also und hat dann nachher allen anderen gesagt, was sollte ich ihm denn schreiben, wenn ich ihm geschrieben hätte, wenn ich auf die Form gelobt hätte, hätte ich ihn zu weiteren Dichtungen veranlasst. Also er hat eine sehr, sehr geschickte Antwort, ja, was die Gesinnung betrifft, ist es großartig und so weiter. Also da gibt es dieses Problem. der doch so leidenschaftlich die Strage di Perugia angreift, dann später sagt, Cittadino Mastai, deva morire. Die Italiener haben, oder viele Italiener, so, hier eine große Ritterlichkeit, genauso wie er ja von Miramar, niemand hat in Österreich für den Maximilian, der ein Gegner war, so schön besprochen wie Carducci, Miramar. Renato Fiore, das Burgo und so weiter. Ja. Das ist ein herrliches Gedicht. Und unerhört ritterlich. So, dann ist Ara. Ich hatte noch eine dritte Frage. Noch eine dritte Frage. Ganz kurz. Diese Dame, ich habe vergessen, welcher Name sie hat, die sagt, dass der Franz, dass der Robert Hammerling nicht in der Triestiner Kultur integriert gewesen sei. Sie haben es mit einem Fragezeichen versetzt. Ich habe auch wieder einen angeheilten Onkel gehabt, der Schüler von Robert Hammerling war, also einen Italiener griechischer Herkunft, Basilio Gianellia, und der hat mir noch vorgeschwärmt, wie Robert Hammerling mit ihnen eben die Glocke, Schillers Glocke, ins Italienische übersetzt hat. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und der schwärmte von Hammerling, was er für ein wunderbarer Lehrer war, und hat das dann also auch, bitte, dieser Gianellia war, das ist ein solcher Fall, der in seiner Jugend Irredentist war und dann kaiserlicher Hofrat und dann baronisiert wurde und so weiter von Kaiser Franz Josef, der also fließend Deutsch sprach, nicht wahr? Und österreichischer Beamter dann wurde. Und der schwärmte davon, wie der Robert Hammerling im Gymnasium mit ihnen Italienisch auch sprach. Und Dante natürlich, über das haben sie alle geredet. Da kommt dazu. Dann bitte an Herrn Harrer weiter. Das ist nur als die Reihenfolge einhalten. Als Ergänzung ist es nur, also die erste Leopardi-Übersetzung in mehreren Bänden ist von Robert Hammerling gemacht worden, in zwei Bänden, und das sind die Exemplare gewesen, die Nietzsche benutzt hat. Also Robert Hammerling ist in der Nietzsche-Bibliothek gewesen als Leopardi-Übersetzer, nicht mit seinem Ahasverus in Rom, was ganz interessant ist, wo man ja bestimmte Affinitäten auch sehen könnte. Und von daher ist es ganz richtig, was Herr Wanruschka sagt, dass man also Hammerling ganz direkt als Vermittler italienischer Literatur in Österreich auch behandeln muss, oder auch des Triestiner Kulturkreises. Aber es könnte. Aber es könnte ja sein, dass Hammerling als Gymnasialdirektor sich etwas schwerer tat, eine italienische Freundin oder mehrere zu haben, als ein Offizier wie Möhring, und dass infolgedessen seine Annäherung an Italien nicht so intensiv war wie die der Offiziere. Aber damit bitte an Ara, der vielleicht wieder seriöser. Non so, anche perché forse le osservazioni che volevo fare poi si complicano anche con gli altri interventi. E per quanto riguarda l'esercito pontificio, credo che siano vere tutte e due le cose. Anche da quello che so io, ancora fra 60 e 70 i soldati sono fino all'ultimo dei mercenari, è vero che c'è, ma forse poi sarà più ancora dopo il 71 che cresce questa carica ideologica tra coloro che vanno a servire il Papa, piuttosto che quando lo Stato e l'esercito non esistono più, piuttosto che invece tra gli ufficiali, tra cui pure esiste questa carica ideologica in quest'ultimo decennio. E l'unico, oggi non credo che nessuno si occupi più di questo problema, credo che l'ultimo lavoro che si intitola proprio La Päpstliche Armee, sia una tesi di laurea che aveva dato, era una delle ultime che aveva dato Engeljanovic a Vienna, scritta da Astrid Sawallich, adesso von Aufschneid, che lì conosce, credo che sia l'ultimo lavoro di un problema che per il resto oggi attrae molto poco. Sì. Sì, Andreotti ha scritto un lavoro a tempo perso sulla Marina Pontificia. Però dico, questa è una. Sì, beh, insomma, questa è una ricerca con naturalmente materiale viennese, materiale vaticano, che è abbastanza interessante. Ecco, una cosa voglio dire della strage di Perugia. È stato, credo, molto interessante quello che ha detto il professor Heidenreich su questa descrizione del saccheggio della città turca e questa impressione enorme che hanno suscitato allora in tutta Europa e soprattutto, credo, in particolare nel mondo tedesco, queste stragi di Perugia è confermato dal libro di Ugolini, che è l'unico libro italiano in fondo che si sia occupato negli ultimi decenni di questo argomento, che forse è più una antologia di giudizi e di proteste che non un vero libro. Ecco, e da qui nasceva però la mia considerazione che nonostante questa enorme reazione che hanno suscitato, state in fondo dimenticate dall'opinione pubblica italiana e Ugolini le ha resuscitate, forse perché nonostante l'aspetto anticlericale, nonostante tutto il resto, torniamo a quello che si diceva ieri, no, il grande nemico del movimento nazionale italiano rimane l'Austria e quindi questa parentesi è stata in un certo senso rimossa dalla coscienza pubblica italiana, mi pare un aspetto abbastanza interessante. Poi un'altra domanda che forse è superata però da quello che ha detto. Sì. Con la seconda cosa, posso? Sì, vabbè, poi sì, un attimo solo. Sì. Ecco, volevo chiedere, forse la domanda è però superata da quello che ha detto Seghetti, che ha detto come nei volumi di Paul Mund venga, no, non si chiama Paul, Theodor Mund, e viene descritto, se ho capito bene, no, anche molto da vicino alla situazione del Regno di Sardegna, e perché invece mi pare, e appunto è quello che volevo chiedere, che degli autori invece da lei considerati sia soprattutto anche, non so, Ernst Haeckel, se ho appuntato bene, non scrive lettere da Roma, Napoli, Capri e Messina, è un nordico che non riesce ad ambientarsi nel sud, ma che però descrive il sud Italia, cioè mi pare che prevalga una descrizione di un mondo, insomma, politicamente fra Stato della Chiesa e Regno delle Due Sicilie. Ecco, vorrei sapere magari se si può dare una risposta alla prevalenza nella dimensione politica dell'Italia di questa zona. E l'ultimissima cosa, questi autori triestini che sono stati richiamati, Heinrich von Littrow e poi Hammerling, ecco, credo che la Deluniani però abbia dimostrato abbastanza bene che Hammerling sente Trieste come la propria città, ma che la sua relazione con Trieste sia soprattutto la relazione con il paesaggio, con il mare, con il Carso, l'integrazione nella città, e questo non toglie che abbia potuto avere magari anche una forte influenza sugli allievi che l'hanno seguito al ginnasio tedesco di Trieste, da quello che ho letto mi pare abbastanza persuasivo, la sua integrazione in questa città dove ha vissuto, se non sbaglio, 10 anni è abbastanza scarsa. C'è una frase della De Lugnani che credo sia abbastanza espressiva, interessante: gli unici scrittori tedeschi che hanno vissuto a Trieste non sono triestini, l'unico scrittore triestino nel senso che era in lingua tedesca, nel senso che rappresenta effettivamente la città, è Julius Kugi, che purtroppo non è scrittore, cioè intende dire che quelli che letterariamente hanno contato qualcosa non si sono integrati nella città, e che Kugi, che indubbiamente è un narratore piacevole, però non è uno scrittore. E la cosa che mi sembra abbastanza interessante è che in genere comunque tutti questi scrittori di Trieste non riflettono assolutamente né gli avvenimenti italiani di quest'anno, sembra che sia qualche cosa che a loro non interessi, e neanche forse la lacerazione che poteva essere nello spirito dello scrittore tedesco a Trieste in quegli anni. Professore, sì, dopo, certo, no, beh, sì, certo, no, era professore al ginnasio tedesco, sì. Se posso rispondo, comincio con la terza e quarta. Haeckel, credo che lui aveva l'intenzione o doveva cercare posti in Italia per le sue ricerche, posti di porti, Napoli, Messina, non so quali altri, Roma meno, ma. E la più parte delle lettere trattano appunto delle sue ricerche, cercava certi animaletti, se non mi ricordo il nome, ci sono diverse fotografie nel volume, e ne parlava la sua fidanzata, poi ogni tanto parlava anche della situazione, i due temi principali, sì. In quanto alle stragi di Perugia e la dimenticanza nel corso degli anni, sì, solo che nel 9 per esempio, forse anche per il clima ancora teso tra la Chiesa e lo Stato, c'è stato un cinquantenario enorme a Perugia, con tanto di volumi commemorativi e feste, monumenti, e lo stesso è successo nel 59. Poi la Marina Pontificia, che anche quella poverina adesso non interessa più. Sì, solo forse un dettaglio che non ho ancora spiegazioni, è una cronologia in stile telegrafico. Nel 1854 Pio IX dichiara il dogma dell'Immacolata Concezione. Nel 1858 c'è Lourdes. E lì a Lourdes la Madonna dice, già domandata dalla bambina, chi siete? Io sono l'Immacolata Concezione. 4 anni dopo il dogma. 2 anni dopo Pio IX riforma la sua marina, compra un veliero tutto bianco e la crea la sua nave ammiraglia e le dà il nome Immacolata Concezione. Questo solo come cronologia, senza tentativo di spiegazioni né religiose, né politiche, né psicologiche, ma è l'unico dettaglio che personalmente mi interessa ancora del fenomeno della Marina Pontificia. Un interesse totalmente... verità le mie domande erano due, sono state nel frattempo, hanno trovato risposta sia nel quello che diceva il professor Ara, sia poi nella risposta che ha dato lei. Invece allora mi rimarrebbe da segnalare una curiosità, diciamo, da frequentando io fonti molto diverse, una cosa che mi ha sempre molto colpito è quello che forse potremmo chiamare il fenomeno inverso rispetto a quello della dimensione politica dell'immagine letteraria dell'Italia, cioè una persistenza della dimensione letteraria nelle descrizioni politiche dell'Italia da parte nelle fonti tedesche. Penso ho in mente a addirittura, naturalmente parlo di fonti tarde, della fine del secolo, sì. E ho in mente ad esempio un libro di Sticker, se non ricordo male, che si chiama Italia non d'Italiena, che esce per la prima volta nel 99, nel 98 e ha poi una seconda edizione nel 1901 ed è molto diffuso in Italia, si trova quasi in tutte le biblioteche, dappertutto. Ah, sì? Mm-hmm. E nasce, io credo, da una commissione in qualche modo della pubblica autorità, che è commissione un rapporto sull'Italia, quindi prevalentemente riguarda aspetti politici ed economici. Non trascura tuttavia in moltissime sue parti di riferire di quelli che sono stati chiamati qui oggi gli stereotipi, anche prima dal dottor Weiss, gli stereotipi letterari. Così insomma quelli dei quali abbiamo sentito parlare oggi. E penso financo ad alcune voci di dizionari giuridici e amministrativi di fine secolo in Germania, voci come Auswanderung aus Italien, per esempio. Ah sì, questo è un tema importantissimo. Dove è molto comune che trovare delle tracce anche consistenti di questi, insomma, si legge chiaramente la matrice letteraria dell'informazione dell'estensore della voce, pur tuttavia si tratta di una voce nella quale vengono accostate a queste immagini talvolta poetiche quasi delle statistiche, dei dati statistico-economici o delle informazioni di carattere giuridico-amministrativo. Se da qui si può tirare fuori una domanda, pensa lei che sarebbe possibile proseguire poi questo suo discorso cercando le tracce dell'immagine letteraria dell'Italia non più nelle fonti del viaggiatore ma in fonti diverse. Sì, io credo senz'altro, anzi la ringrazio moltissimo per questa domanda perché mi riporta anche quello che ha detto lei, signor Petersen, ieri domandando da dove vengono, da quali strati sociali vengono le informazioni sull'Italia. E lei diceva che si trattava solamente di strati intellettuali, eccetera. L'emigrazione italiana in diversi paesi del mondo comincia negli anni 70. Emilio Franzina ha fatto un'antologia col titolo America, America, lettere di emigrati italiani in America Latina dal 78 al 14, piene di lettere di emigrati veneti con informazioni importantissime economiche e politiche anche. Durante l'emigrazione in Germania si è presto creato, tanto per dire un esempio, una specie di Menschenhandel, di Kinderhandel, ne parla Enrico Corradini, proprio lui, ma pazienza, ne parla lui e dice che si trasportavano bambini italiani a Berlino e nella strada principale Unter den Linden questi bambini erano costretti a vendere statuette di gesso di Schiller e di Goethe. Se ne vendevano abbastanza va bene, se non ne vendevano abbastanza erano botte. Io mi domando, questa sarebbe una domanda piuttosto a lei, signor Petersen, se nell'Istituto di Storia dell'Emigrazione a Roma ci sia la possibilità di trovare anche lettere di emigrati italiani in Germania, dal 78 in poi. Sì, io non lo so, non ho mai parlato con Rosoli su queste tematiche. So per esempio che l'Istituto per l'Immigrazione, Studi dell'Immigrazione a Roma sta collezionando, ha già buona parte collezionato, una grande massa di materiale dagli archivi della politica estera. del Ministero degli Esteri. Ci sono adesso quasi una mezza dozzina di guide per questo materiale documentario. Può darsi che ci sia anche materiale, ma potrebbe essere soltanto di fonti consolari, diplomatici della Germania su questa tematica. Io conosco soltanto due, tre saggi su questi emigrati, prima del 14 in Germania, che erano più di 100.000, ma è una tematica poco studiata e certamente sarebbe importante di avviare una ricerca più approfondita. Nur damit unter den Jüngeren kein Missverständnis aufkommt, politische Emigration aus Italien, gerade wegen der Risorgimento-Auseinandersetzungen, gibt es natürlich schon drei Jahrzehnte früher. Dies ist eine neue Form der Emigration, die hier nur an den Rand unseres Themas gehört. Wir können hier sicher nicht, wenn Herr Heidenreich jetzt eben auf diese Dogmaverkündigung und auf die Schiffstaufe verwies, wir können nicht jetzt auch noch die Forma Mentis des ultramontanen Katholizismus und der päpstlichen Selbstauffassung Pius IX. Behandeln. Ich verweise dazu auf die Arbeiten von Roger Aubert und auf die vielen Behandlungen dieses Themas am Rande oder in den verschiedenen Risorgimento-Kongressen, aber gerade Aubert als erster Einstieg in die Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung. Es gibt freilich ganz direkte Zusammenhänge, ich will die nur kurz andeuten, zum Thema von heute, gerade weil ja Herr Heidenreich anhand seiner Literaten so sehr stark auf die römische Dimension der Italiensicht eingegangen ist. Das ist sehr interessant und wichtig, dass Sie das getan haben, denn daran wird ja sichtbar, dass es sich nicht nur um deutsches Italienbild handelt, um die Begegnung oder Auseinandersetzung Deutscher mit Italien, sondern um die Auseinandersetzung entweder liberaler oder konservativer mit dem konservativen Prinzip, mit dem Prinzip der Autorität und die direkte Verbindung zwischen Strage di Perugia und Immaculata Conceptio ist ja die, dass also der Pius IX. Und seine Kreise eben die päpstliche Autorität immer weiter steigern wollten, um sie dem liberalen Prinzip entgegenzuhalten und dass sie der Überzeugung waren, dass der Besitz eines Staates, dass also eine territoriale Souveränität und ein relativ großes Territorium die unabdingbare Voraussetzung für die Erhaltung der päpstlichen Unabhängigkeit sei. Wenn man sich diese Zusammenhänge nicht klar macht, versteht man ja gar nicht, warum dann eben auch nun also Ausländer gekämpft haben, sowohl gegen wie für den Papst. Es waren eben die beiden großen Schieramenti und ich glaube, wir werden das wahrscheinlich morgen noch hören, Gregorovius, der ja auch der Meinung war, dass die Geister Luthers und Friedrichs des Großen dem preußischen Heer bei Königgrätz vorangegangen war, der also alles andere als unparteilicher Historiker war, der hat doch diesen großen Zusammenhang erkannt, wenn er eben sagt, 1866 bei Mentana geht es nicht nur um den päpstlichen Staat, sondern da stehen die beiden großen Prinzipien, dass der Autorität, der Legitimität, der Tradition auf der einen Seite und das des Fortschritts, des Liberalismus, der Nationalität auf der anderen Seite gegeneinander. Das ist ein Kampf von welthistorischer Dimension. Und wir werden darauf wahrscheinlich morgen kommen, aber das ist ja auch die historische Rolle Pius IX. Bei allen negativen Konsequenzen, die er gerade für die katholische Kirche gehabt hat, dass eben die römische Kurie an der Spitze des konservativen Lagers sich für ein traditionelles Wertesystem eingesetzt und dessen Aufrechterhaltung gegen die Auflösung der alten Ordnungen verfochten hat und diese Frontstellung kompliziert und überlagert ad ultranza, diese Frontstellung kompliziert und überlagert die Nationalstaatsbildung und auch das Problem deutsche Italiener und Österreicher Italiener. Für Gregorovius ist es logisch, dass Österreich verliert und die päpstliche Herrschaft untergeht, weil es die beiden letzten großen Relikte des Mittelalters sind. 1866 und 1870-71 führen für ihn nicht nur zur nationalen Einigung, sondern sie beenden das Mittelalter, führen die neue Zeit herauf. Er selbst hat es dann ja kurze Zeit danach insofern bedauert, als er das italienisch gewordene Rom verlassen hat, weil es ihm einfach fad und langweilig vorkam gegenüber dem alten Rom. Aber ich finde, gerade weil diese großen weltanschaulich-politischen Gegensätze hinter und über den Kämpfen um Italien stehen, finde ich es besonders schön, und damit möchte ich schließen, dass es immer wieder Leute der Versöhnung und des Verständnisses gegeben hat. Sie haben eben mit Recht den Karl Justi eingeführt, und Sie wissen ja alle, Justi, der große Winkelmann, Biograf, aus welcher geistigen Welt er kam, auf der einen Seite evangelisch-lutherisch, Sohn eines Pfarrers und Marburg groß geworden, dann neuhumanistisch. Aber wenn Sie folgenden Text lesen, den ich zufällig hier fand, dann merkt man, um welche Dimensionen es auch in diesem Italienbild ging. Der junge Protestant, Aufklärer, Archäologe Winkelmann beschreibt den Gottesdienst am Gründonnerstag in der Sixtinischen Kapelle beim Papst. Und da schreibt er, wenn man erwägt, dass man hier Michelangelos Deckenbilder und jüngstes Gericht über sich hat und mit Muße betrachten kann, dass dicht vor uns der Papst sitzt, dass ein Ritual ausgeführt wird, an dem seit den ältesten christlichen Zeiten die Jahrtausende gearbeitet haben, und dass die päpstlichen Sänger die herrlichsten Lamentationen Misereres, Palestrina, Allegri ohne jede Instrumentalbegleitung aufführen, so muss man wohl gestehen, dass sich etwas Ähnliches nicht auf der Welt findet. Da man die Sänger nicht sieht, so vergisst man zuweilen, wo die Stimmen herkommen. Wenn man sich himmlische Wesen denken wollte, die über den unwiederbringlichen Untergang einer ganzen schönen Welt klagten, so müssten sie so singen. Grazie a tutti und buonasera, domani cominciamo alle 9:15.